الله يا طهمة الكافرين، لنا الله يا عصبة الظالمين، لنا الله مهما تمادى العدا، لنا الله نور الهدى واليقين، لنا الله يا طهمة الكافرين، لنا الله يا عصبة الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله في واثبات الجنود، لنا الله في قاصفات المدى، لنا الله في خلاص بإذن الله. Bevor wir inshallah ta'ala mit unseren Vorträgen weitermachen, weil ich bin ehrlich gesagt gekommen wegen den Vorträgen, damit ich Durus halte. In der Hoffnung, dass es jemanden gibt, der zuhört. Und Alhamdulillah, bis jetzt hatten wir keine Probleme miteinander, was es das Zuhören angeht, inshallah ta'ala. Aber vorher, bevor wir weitermachen, habe ich, Brüder haben einige Fragen aufgeschrieben und die werden wir inshallah ta'ala versuchen, mit Allahs Erlaubnis zu beantworten. لنا الله مهما تمادى الظلوم، لنا الله مهما تعدى الغشوم، لنا الله مهما تمادى الظلوم، لنا الله مهما تعدى الغشوم، لنا الله مهما استطال العدا، لنا الله في كل روح تحمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله نشوفه في بعد نشمع unterbrochen wegen den Mikrofonen. Also wie gesagt, wir lesen die Fragen eine nach den anderen. Die erste Frage ist, ist es erlaubt, sich ein Bildnis von der Hölle oder vom Paradies zu machen? Barakallahu fiqh. Also ein Bildnis in welchem Sinne, dass du dir das irgendwie vorstellst, wie kann es in der Hölle sein oder wie ist es wohl im Paradies? Das ist erlaubt. Der Koran erwähnt, also Allah subhanahu wa ta'ala spricht die Sprache, die Menschen verstehen. Er erwähnt den Jahannam wa Yazim Billah, wie es dort sein wird, was für Schmerzen die Menschen dort verspüren, das starke Feuer, irgendwelche Getränke von den Bewohnern des Jahannams, wa Yazim Billah, heißes Wasser oder Rislin, Eiter vermischt mit Blut und so weiter und so weiter, oder Früchte von Zakum, die Früchte werden so sein wie Shaitanköpfe. Unsere Pflicht ist natürlich, dass wir an all das glauben. Und wenn sich jemand vorstellt und so, damit er, Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, er spricht eine Sprache, die Menschen verstehen. Arabisch ist eine verständliche Sprache, ist nicht irgendwas, was keiner versteht. Koran ist ganz deutlich. Bismillah. Geht's jetzt? Aywa. Jetzt, inshallah. Bismillah. Mumtaz. Und wenn jemand sich vorstellt, wie wird es wohl in Jahannam sein und so, das finde ich, ist nicht nur erlaubt, sondern ist eine erwünschenswerte Sache. Und das gleiche auch im Paradies. Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht umsonst diese Schönheiten des Paradieses den Mu'minin versprochen. Er hat ihnen versprochen, was sie erwartet, wenn sie Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten gehorchen. Wenn sie Gutes tun und sich von dem Bösen fernhalten, was sie erwartet, Schlösser im Paradies, Ein Ziegelstein oder die Ziegel, aus dem die Häuser im Paradies erschaffen sind, ein Ziegel ist aus Gold und das andere ist aus Silber. Und der Boden ist mit Safran bedeckt, subhanallah, und Flüsse aus Honig und Flüsse aus Milch und Flüsse aus Khamr, also Wein, das nicht betrinkt, und Flüsse aus klarem Wasser. Du kannst den Fluss in deinen eigenen Reichtum leiten, dass es durch deinen Reichtum fließt, und Hurul Ain und so weiter und so weiter. All das, damit der Mensch sich vorstellt und sagt, Allahu Akbar, ist es wirklich, lohnt es sich, wegen dieser Dunya, diese Dunya Zaira, die eines Tages sowieso enden wird und der Tod muss sowieso kommen, wegen dieser Dunya, dass man die Jannah verliert. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Wenn das damit gemeint ist, dann ist es auf jeden Fall erlaubt. Wenn aber damit gemeint ist, ein Bildnis, dass man die Hölle zeichnet, wie es ist, oder das Paradies und so, dann Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt über das Paradies, fihi ma la aynun ra'at. Im Paradies gibt es etwas, was das Auge nicht gesehen hat. Wala udhunun sami'at. Und das Ohr hat davon nicht gehört. Wie kann es sein, die Früchte im Paradies? Wir wissen, es sind Früchte. Aber wie genau die sind, das wissen wir nicht. وَمَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Und der Mensch konnte sich das gar nicht, er kann sich das gar nicht vorstellen, wie schön es im Paradies ist. Dass er sich jetzt diese ganze Sache anmalt mit Farben und sowas, finde ich, ist nicht in Ordnung. Und das Gleiche gilt auch für Jahannam. Weil wenn er etwas zeichnen würde, das wäre ein Bild seiner Fantasie und nicht das, was er gesehen hat. Allah weiß es am besten. Subhanahu wa ta'ala. Aywa, die nächste Frage werde ich überspringen. Allahu musta'an. Die nächste Frage, die wurde irgendwie so interessant dargestellt. Al-Muhim. Auf jeden Fall, es geht darum, wieso, als die Sahaba, Ridwanullahi alayhim, als sie zum Propheten sallallahu alayhi wa sallam gesagt haben, also die Mushrikin in Mekka haben einen Baum gehabt. Dieser Baum, sein Name war Dhatu Anwad. Dort haben die Mushrikin ihre Schwerter aufgehängt. Sie haben ihre Schwerter dort aufgehängt, damit diese Schwerter gesegnet werden, damit sie Beraka bekommen, dass sie im Schlacht besser schneiden und schlitzen, damit der Sieg kommt und so. Sie haben Beraka aus diesem Baum nehmen wollen. Und das ist eine Art von Schirk, weil nur Allah ist der, der Beraka gibt. Nur Allah ist der, der Segen gibt. Nur Allah subhanahu wa ta'ala ist der, der solche Entscheidungen trifft und nicht ein Baum. Ein Baum kann nichts Gutes bringen und auch nichts Schlechtes. Ein Baum ist eben ein Baum. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, der Entscheidungen trifft. Sagt du ein Wort. Eines Tages ging der Prophet alaihi salatu wasalam mit seinen Sahaban neben diesem Baum. Und die Sahaba haben gesehen, dass die Mushrikin so einen Baum haben. Wir haben gesagt, ja Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhata anwat. Wieso machst du uns auch nicht so einen Baum, dhata anwat, dass sie auch einen Baum haben? Die Sahaba, Ridwanullahim, jemand wird kommen und sagen, schau, dieser Baum war Schirk. Dieser Baum war Schirk. Die Mushrikin haben ihn angebetet, haben von ihm Beraka verlangt, von dem Baum. Deswegen, das ist eine Art Schirk, wer es macht, ist ein Kafir, das ist eine logische Sache. Die Sahaba haben vom Propheten das Gleiche verlangt. Der Prophet hat nicht Tekfir über sie gemacht, dass er sagt, okay, jetzt muss ich gehen. Warum? Natürlich, diesen Hadith interpretieren die Murji auf so eine Art und Weise, dass sie sagen, schau, die haben Schirk begangen, sie wollten Schirk, der Prophet hat nicht Tekfir über sie gemacht. Natürlich nicht. Er beschuldigt Sahaba, dass sie Schirk begangen haben, nachdem sie Islam angenommen haben. Und das ist eine gewaltige Beschuldigung und Beleidigung. La hawla wa la quwwata illa billah. Bell die Sahaba. Und das war die Praxis des Propheten, dass er sich in jede Angelegenheit von den Mushrikin und von den Juden und von den Christen, okay, Christen gab es damals nicht in Mekka und in Medina, nur Juden und Mushrikin. Der Prophet hat darauf bestanden, sich in jeder Angelegenheit von denen zu unterscheiden. In jeder Sache sich von denen zu unterscheiden. In jeder Sache. Und die Sahaba haben das von ihm gelernt. Aber mit diesem Baum, was sie vom Propheten verlangt haben, اجعلنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات, sie haben gesagt, die haben auch einen Baum, wir wollen auch einen Baum haben. Aber nicht, dass wir ihn anbeten und dass wir Bereke von ihm haben, wie die Mushrikin das machen, sondern dass wir auch einen Baum haben. Wenn die eins haben, haben wir auch. Und noch ein besseres. Wir sind besser als die. Wir sind größer als die. Der Prophet, sie haben etwas gesagt, was sie wirklich überhaupt nicht verstanden haben. Es geht ja nicht hier um welche Sachen, dass wir sagen, Halas, wir werden jetzt eine Moschee bauen. Sie ist größer als der Stephansdom im Zentrum von Wien. Ein riesiger. Wieso? Wer macht so etwas? Ja, aber wir haben ein großes Gotteshaus, wenn man das so nennen darf, darf man auf jeden Fall nicht, ist ein Scheitanhaus, das ist ein Gotteshaus. Ja. Dass jemand sagt, sie haben eine riesige Kirche, wir wollen auch eine Moschee, die größer ist. Das ist nicht erlaubt, weil der Prophet hat uns nicht befohlen, dass wir große Moscheen bauen und dass wir sie verzieren und verschönern. Das soll ein bescheidenes Haus sein, das aufgebaut ist auf Taqwa Allah. Ja. Gegründet auf Gottes Fürchtigkeit, dass man Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine dient in diesem Haus und anbetet der Baraka wa Ta'ala. Und nicht, dass wir riesige Moscheen machen, damit wir die Kuffar übertreffen in den großen Bauten. Das ist Jahiliya. Ja? Diese Sache, die Sahaba wollten das. Wir wollen dann auch einen Baum, dass wir, der Prophet s.a.w. sagt zu ihm, Allahu Akbar, inna hasunan. Allahu Akbar. Ja? Lekat kultum kema kale, benu Israel li Musa, ij'alena ilahen kema lehum aliha. Jetzt wisst ihr, was ihr gesagt habt? Wir wollen auch so einen Baum. Wisst ihr, was das bedeutet? Das, ihr habt das Gleiche gesagt, was Benu Israel zu Musa gesagt hat, als sie gesehen haben, dass Mushrikin Götter, falsche Gottheiten, Statuen anbeten. Die haben zu Musa gesagt, Musa, wir wollen auch solche Götter wie sie. Das Gleiche. Die Sahaba haben das nicht verstanden. Sie wollten nur einfach Baum. Baum, nicht ein Baum zum Anbeten, wie die Benu Israel das wollten. Oder wie die Mushrikin das machen. Sondern einfach ein Baum, wo man Schwerter aufhängt. Schwert ist auch gleich Isse, Stärke. Ja? Dass sie sagen, ja, wir haben jetzt auch, wo wir unsere Macht demonstrieren können. Ja? Aber das ist verboten. Es gibt solche Demonstrationen nicht bei uns. Wir folgen Koran und Sunna. Ja? Deswegen, derjenige, der sagt, die Sahaba haben Schirk begangen, der Prophet hat sie zu Kuffar nicht erklärt und so, das ist totaler Blödsinn. Die haben natürlich kein Schirk begangen mit dieser Sache, sondern haben eine Sache gesagt, dessen Inhalt, ja, und dessen Wirklichkeit sie selber also nicht genau gekannt haben. Versteht ihr nicht? Barakallahu? Barakallahu fikum. Und dass der Prophet s.a.w. darauf bestanden hat, sich in jeder Angelegenheit sich von den Kuffar zu unterscheiden, die komplette Sunna ist Beweis dafür. Zum Beispiel, der Prophet s.a.w. sagt, lasst euch den Bart wachsen und kürzt euch den Schnurrbart. Unterscheidet euch von den Juden. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet s.a.w., lasst euch den Bart wachsen und schneidet euch den Schnurrbart. Unterscheidet euch von den Mushrikin. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet s.a.w., betet in den Schuhen. Sallu bin Nial, betet mit euren Schuhen, Khaliful Yehud, unterscheidet euch von den Juden, weil sie beten niemals mit Schuhen. Deswegen, wenn man Möglichkeit hat, in Schuhen zu beten, betet man mit Schuhen. In einer Moschee wird das natürlich nicht gehen, weil du wirst den Teppich schmutzig machen, aber wenn du irgendwo draußen bist, auf einem Parkplatz oder auf einer Raststätte oder irgendwo auf einer Wiese oder in der Wüste, wirst du die Schuhe nicht anziehen, ausziehen, weil der Prophet würde sie auch nicht ausziehen. Er hat gesagt, betet mit Schuhen, unterscheidet euch von den Juden. Es gibt also sehr viele, zum Beispiel der Prophet sagt, Men teshebehe bikaumin fahuwa minhum, wer einem Volk ähnelt, in Nachahmt, in Nachmacht, er gehört zu ihnen, egal in welcher Angelegenheit das ist. Oder zum Beispiel, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Juden, der Prophet hat, als er gebetet hat, in Mekka, ich meine in Medina am Anfang, in welche Richtung hat der Prophet sich umgedreht in seinem Gebet? Richtung Jerusalem, oder nicht? Richtung Jerusalem, der Prophet hat Richtung Jerusalem geschaut, als er gebetet hat, am Anfang. Nicht Richtung Kaaba. Kaaba ist in andere Richtung. Ha? Verstehst du mich, Barakallah? Nein, so ist Jerusalem und so ist Kaaba. Al-Muhim. Medina ist hier, oben ist Jerusalem, hier ist Mekka. Alles? Hier ist Jerusalem, hier ist Medina und hier ist Mekka. Also in diese Richtung hat er, danach hat ihn Allah befohlen. Aber bis dahin hat er Richtung Jerusalem, seine Richtung Quds, Beit al-Maqdis, hat er seine Gebete verrichtet. Aber die Juden haben sich immer lustig gemacht. Man hat gesagt, schau, der Mohammed, er will uns in jeder Sache, er will uns nicht, er will sich von uns, wie sagt man das, unterscheiden. Aber im Gebet, da kann er sich nicht von uns unterscheiden. Er betet Richtung Jerusalem, genau wie wir. Und dem Propheten war das, er war traurig darüber. Ja? Er hat eine Lösung dafür gesucht. Er hat Richtung Sema geguckt, Richtung Himmel, Richtung Allah subhanahu wa ta'ala hat er geschaut. Ja? Darf man das sagen Richtung Allah? Natürlich darf man. Allah ist hoch über den Himmel. Und nicht überall, wie die Kuffar das sagen, wa yazan billah. Hoch über den Himmel. Hoch über seinen Thron, tabaraka wa ta'ala. Al-Muhim. Er hat in Richtung Himmel geguckt. Er hat eine Lösung gesucht für das. Er muss beten Richtung Jerusalem. Das ist Befehl von Allah. Er war traurig darüber. Allah subhanahu wa ta'ala offenbart ihn und sagt, Kad nara taqallube wajhika fis sama. Wir sehen, wie du mit deinem Gesicht Richtung Himmel guckst, suchst eine Lösung für dieses Problem. Die Juden machen sich lustig. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ كِبْلَةً تَرْضَاهَا. Wir werden dich zu der Kibla richten, mit der du zufrieden bist. فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Deswegen dreh dein Gesicht Richtung Masjid al-Haram. Und der Prophet, das war eine Erleichterung. Wir unterscheiden uns von euch in jeder Angelegenheit, in jeder Sache. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wir haben zu viel genommen für diese Frage. Al-Muhim, inshallah. Die nächste Frage, wieso lässt Allah nicht zu, dass alle Menschen recht geleitet werden? Das ist die Frage so, wie sie ist. Ja? Aus der Frage können wir verstehen, wieso lässt Allah nicht zu, dass alle Menschen recht geleitet werden? Was versteht ihr darüber? Da, unter dieser Frage. Die Frage ist extrem blöd formuliert. Ja? Extrem blöd. Das bedeutet, Allah lässt nicht zu, dass alle Menschen Rechtleitung finden. Das wäre Sünde. Nein, ganz im Gegenteil. Allah subhanahu wa ta'ala will und lässt zu, dass alle Menschen die Rechtleitung nehmen und finden. Ja? Deswegen hat er auch die Propheten geschickt. Alle Propheten wurden geschickt mit diesem Sinn, dass die Menschen den Islam annehmen, dass sie die Rechtleitung finden. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Rechtleitung gezeigt. Ja? Hat den Menschen erklärt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Dien erklärt. Aber dass die Leute nicht glauben wollen, Allah ist nicht schuld für das. Allah subhanahu wa ta'ala hat jeden Menschen freigelassen, ob er den Propheten folgt oder sich gegen die Propheten stellt. Jeder Mensch hat die Möglichkeit dazu. Dass Allah wusste, dass sie sich für den Kufr entscheiden werden, das steht fest und wir glauben fest daran. Aber Allah hat sie nicht gezwungen, dass sie Kuffar sind. Ja? Deswegen kommt zu einem Kafir und sagt ihm, Allah subhanahu wa ta'ala, was bist du? Er wird sagen, ich bin dies oder jenes oder Kitab. Dann sagst du ihm, subhanallah, die Botschaft der Propheten war, dass man nur einen Gott anbetet, tabaraka wa ta'ala, den Schöpfer des Himmels. Wenn er der Schöpfer und der Herrscher ist des Universums, dann ist auch er der Einzige, der es verdient, angebetet zu werden. Die Propheten kamen mit dieser Botschaft. Das wird von dir verlangt. Allah sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und die Dämonen aus keinem anderen Grund erschaffen, außer dass sie mich anbeten. Ja? Du erklärst das einem Kafir, gibst den Koran, sag, glaub nicht das, was man in Medien über uns erzählt. Das in Medien ist eine Lüge. Muslime sind nicht so, wie man sie darstellt. Ja? Sondern ich sage es dir ehrlich. Ja? Ich sage, du musst ehrlich sein. Ehrlich. Nicht, dass du sagst, oh, wir können. Nein, du sagst ihm, Allah subhanahu wa ta'ala, der allmächtige Gott sagt, ja? Inna dina inda Allahi al-Islam. Wa man yabtagi ghayra al-Islami dinen. Falay yukubala min. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Er wird so gucken. Aber du hast ihm die Wahrheit gesagt. Und Wahrheit ist gut. Du sagst ihm, die Religion bei Allah ist Islam. Und wer eine andere Religion will, außer den Islam, so soll sie von ihm niemals angenommen werden. Len ist für die Zukunft. Sie wird niemals von ihm angenommen werden. Wer eine andere Religion will, außer den Islam. Und im Jenseits wird er zu den Verlierern sein. Er wird zu den Verlierern gehören. Du sagst ihm das offen. Und dann beginnt er sich für den Islam zu interessieren. Er liest Koran, er liest die Sunna. Er nimmt Islam an oder er nimmt ihn nicht. Deswegen ist es falsch zu behaupten, wieso erlaubt es Allah nicht. Allah erlaubt es, Allah will von den Menschen. Allah hat den Menschen erklärt, was gut ist und was schlecht ist, was halal und was haram ist. Aber die Menschen entscheiden sich letztendlich trotzdem, was sie machen. Ja? Damit sie die Strafe verdienen oder damit sie Paradies verdienen mit Allahs Gnade. Ja? Und das Paradies ist viel leichter, sich zu verdienen, wenn du eine gute Tat machst. Wie viel Belohnung bekommst du für eine gute Tat? Von 10 und 700. Von 10 bis 700 für eine gute Tat. Aber wenn du eine Sünde machst, wie viele Sünden bekommst du? Von wie viel bis wie viel? Eine. Nur eine. Ja? Und trotzdem nützen die Menschen nicht diese Gnade Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Gnade Allah subhanahu wa ta'ala ist gut zu uns, der Barik, der Dann und gnädig. Aber wir lehnen das ab. Deswegen, der Mensch ist schuld. Und das ist, wie gesagt, großer Zulm, so etwas von Allah zu behaupten. Er will nicht, dass die Menschen die Rechtleitung finden, dass sie nicht Muslime werden. La hawla wa la quwwata illa billah. Die nächste Frage ist Schmuck. In Silber für den Mann, ohne daran zu glauben, erlaubt zu tragen. Ist Schmuck in Silber oder Silberschmuck, ist er für den Mann erlaubt, ohne daran zu glauben? Al-Muhim, Schmuck aus Silber für den Mann ist verboten außer Ring. Außer Ring. Ring ist von Sunna. Der Prophet hat Ring getragen. Ein Silberring. Ja? Und einen Silberring darf man tragen. Auf diesen oder diesen Finger. Auf linke oder auf rechte Hand. Der Prophet hat das mal so getragen, mal so. Aber die Sahaba haben niemals Ringe getragen. Als sie gesehen haben, dass der Prophet einen Ring trägt, alle haben sofort Ringe genommen, weil sie so sein wollten wie der Prophet. Das ist Liebe zum Propheten. Das ist Liebe zum Propheten. Es ist nicht Liebe zum Propheten, dass du sagst, ich liebe den Propheten sallallahu alaihi wasallam und ich gehe jetzt demonstrieren gegen die Kuffar und ich werde dort ganz laut schreien, was sie halt alle schreien. Aber er folgt dem Propheten nicht. Er praktiziert nicht die Sunna des Propheten. Was ist das für eine Liebe? Allahu Akbar. Der Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sag ihnen, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, so wird Allah euch lieben. Und er wird euch eure Sünden verzeihen. Wenn du den Propheten liebst, dann musst du ihn auch gehorchen. Wenn er dir etwas befehlt, machst du es. Wenn er dir etwas verbietet, sagst du haram, Allah, der Prophet hat es verboten. Wenn der Prophet etwas befehlt, machst du es. Wenn der Prophet etwas verbietet, fernhalten. Weil der Prophet sagt, Ma nahaytukum anhu fantahu. Was ich euch verboten habe, fantahu. Hört auf. Sofort. Nicht, ja Bruder, du lebst dies oder dort. Und aufhören. Dein Chef, deine Frau, deine Familie, deine Nachbarn, deine Freunde, sie werden mich Yomul Qiyamah nicht retten. Wallahi, sie werden dich im Stich lassen. Ha? Die werden dich im Stich lassen. Deswegen folge dem Propheten alaihi salatu wasalam. Das ist der sichere Weg. Ha? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen Schmuck ist nicht. Schmuck ist eine Eigenschaft von Frauen. Frauen schmücken sich. Tragen Ketten in Silber und in Gold und in Perlen und was auch immer. Und Armbänder und sie schmücken sich. Ha? Ein Mann ist also nicht. Das ist eine Eigenschaft von Frauen. Dadurch ähnelt er Frauen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat, der Prophet hat den Menschen, den Muslimen verboten, dass sie Frauen ähneln. Ja? Der Prophet hat was verboten? Dass wir den Kuffar ähneln. Dass wir den Frauen ähneln. Oder dass ein Mann den Frauen ähnelt oder eine Frau einem Mann ähnelt. Und dass wir die Tiere, dass wir den Tieren ähneln. Du benimmst dich wie ein Affe oder du schreist wie ein Esel oder du... Das ist verboten, okay? Barakallahu fikum. Wie gesagt, Schmuck bei einem Mann ist Ring erlaubt. Es ist erlaubt, dass er sein Schwert schmückt. Dass er sein Schwert schmückt. Du schreibst auf deinem Schwert, dieser Schwert gehört dem Tapferen so und so. Oder du schreibst in einer Aya, قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ. Oder du schreibst, قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. Oder du schreibst, بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ آهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Und so weiter und so weiter. Oder du schreibst einen Hadith, wo ist du bis Seifi beina yadei sa'a hatta yu'bad Allahu wahdah. Oder ju'il rizq fi zilli rumhi. Und so weiter und so weiter. Al-Muhim, dass wir nicht, dass du dein Schwert schmückst. Es ist auch erlaubt, dass du dein Pferd schmückst. Du hast ein Pferd, einen guten Pferd zum Reiten, dass du ihn schmückst. Dass du ihn, das ist erlaubt. Man kann auch sagen, es ist erlaubt, dass man sein Auto schmückt, aber dass man nicht übertreibt. Versteht ihr mich, Barakallahu? Jazakumullah khairan. Aber der Frau ist erlaubt, dass sie jede Art von Schmuck trägt, aber mit der Voraussetzung, dass sie es vor fremden Männern versteckt. Wenn zum Beispiel eine Frau einen Ring trägt, oder mehrere Ringe, sie darf diese Ringe nicht auf der Straße zeigen. Okay? Weil das ist Zina. Und Zina hat Allah befohlen, dass eine Frau verstecken. Egal ob es sich Zina handelt, die Zina, natürliche Zina, die Schmücke ihres Körpers oder die, den Schmuck, den sie auf ihren Körper draufgegeben hat, das darf sie den Menschen nicht zeigen. Oder Ohrringe. Es kam zum Beispiel eine Frage, ich kann mich erinnern damals, als ich in Medina war, darf eine Frau Nasenpiercing haben, so ein Dings da auf der Nase? Ha? Was ist die Antwort? Die Antwort ist, wenn sie Niqab trägt, dass fremde Leute das nicht sehen können, dann ist es erlaubt. Aber wenn sie kein Niqab trägt und sie geht mit dem Piercing und die Leute gucken uns schon, oh la la, dann ist es verboten. Alas barakallahu fik. Jetzt kommen wir zu einer gefährlichen Frage. Ich weiß nicht, ob ich sie... Geht nicht. Ich muss sie erwähnen. Die Frage lautet, ist Bart tragen Pflicht in Islam? Überspringen? Überspringen oder nicht? Nein. Nein? Ja? Nein. Klartext reden? Barakallahu fikum. Wir haben vorhin also ein Hadith genannt, wo der Prophet sagt, lasst euch den Bart wachsen und kürzt den Schnurrbart, unterscheidet euch von den Juden und den anderen Überlieferungen von den Muschrikin. Es gibt viele Hadithe, aber bevor wir diese Hadithe erwähnen, sollen wir eine Regel im Islam, eine Regel in Usul lernen, inshallah ta'ala. Die lautet, Al-Amru yaqtadi wujub. Pflicht, also Befehl, Al-Amr. Al-Amr yaqtadi wujub. Pflicht, also Befehl bedeutet was? Zieht mit sich was? Pflicht, wujub. Zum Beispiel, wenn der Prophet also dir etwas befehlt, dann musst du es machen. Ha? Du arbeitest zum Beispiel in einer Firma und der Chef sagt dir, erledige das schnell. Was hast du verstanden unter dem erledige? Befehlsform, oder? Hast du verstanden, wenn ich will, mache ich es, wenn nicht, dann nicht. Oder hast du verstanden, ich mache es, sonst gibt es Ärger. Du hast verstanden, ich mache es, sonst gibt es Ärger. Genau das, wenn der Prophet dir etwas befehlt, Asl. Grundsätzlich, wenn der Prophet etwas befehlt, ist es was? Ist es wajib, meine lieben Brüder. Ha? Jemand wird kommen und sagen, ja, der Prophet hat Bart getragen, Bart ist Sunnah. Sie sagen, es ist Sunnah, das ist zweifellos. Sunnah in der Bedeutung Praxis, aber es ist Pflicht, weil der Prophet sie befehlt. Ha? Zwei Mejus, also was sind zwei Mejus? Feueranbeter, Perser. Ha? Ihr Herr, Kisra hat sie geschickt, dass sie den Propheten erwischen und dass sie ihn töten. Irgendwelche Agenten. Ja. Die sind nach Medina gekommen. Sie hatten die Praxis von Mejus, von Feueranbetern war, dass sie lange Schnurrbart tragen und dass sie sich den Bart rasieren. Schnurrbart. Ja. Und dann sind sie reingekommen, haben gesagt, wer ist Mohammed? Und der Prophet ist gesessen. Der Prophet hat ihnen gesagt, wer hat euch befohlen, dass ihr das macht? Das macht niemand. Sich den Schnurrbart wachsen lassen und den Bart rasieren. Wer hat euch das gesagt? Sie haben gesagt, sie sagen, das hat uns unser Herr befohlen. Unser Herrscher hat uns befohlen. Was sagt der Prophet? Der Prophet sagt, und mein Herrscher befiehlt mir, dass ich das wegschneide und dass ich mir einen Bart wachsen lasse. Von wem kommt also dieser Befehl in Wirklichkeit? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir genau hingucken, werden wir sehen, dass alle Propheten Bart getragen haben. Wir werden sehen, dass alle Sahaba Bart getragen haben. Wir werden sehen, dass der Prophet niemals sein Bart gekürzt hat. Wenn jemand kommt und sagt, ja, es gibt Hadithe, es gibt keine Hadithe. Der Prophet hat seinen Bart nicht gekürzt. Der Prophet kam in Mekka, als die Muslime Mekka erobert haben. Er hat seinen Kopf gedückt. Sein Bart hat den Sattel seines Reittieres berührt. Denn sein Bart hat den Sattel berührt. Wenn der Prophet im Gebet stand, die hinter ihm waren, haben ihn von hinten sehen können, wie sein Bart auf den Seiten sich bewegt, während der Koran liest. Ja? Deswegen, inshallah ta'ala, jeder Muslim soll gucken, inshallah ta'ala, wie viel er kann und was er für Möglichkeiten hat mit Allah subhanahu wa ta'ala. Auf jeden Fall, ein Mu'min wird für alles belohnt, was er macht. Und das, was er nicht konnte, dafür wird er nicht bestraft. Aber das, was er konnte, es aber nicht machen wollte, das ist zwischen ihm, zwischen Allah und A'udhu billahi min mujibi ghadabihi tabarik wa ta'ala. Ibn Umar hat, ist der Hadith sahih oder sahih? Abdullah ibn Umar, es wird überliefert, dass Abdullah ibn Umar in einem Hajj seinen Bart auf Handgriff gekürzt hat. Okay? Und es gibt einige Ulema, die dieser Sunna folgen. Ein Handgriff. Aber unten schneidet, nicht oben. Unten! Alas, barakallahu fikum. Auch wenn diese Überlieferung, wie nennt man sie, sahih? Sie ist aber das ist eine Überlieferung von Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ist ein Sahabi. Und diese ganzen Hadithe sind von Rasulullah. Wen von den beiden Beweise werden wir natürlich nehmen? Die Sunna des Propheten. Der Befehl vom Propheten ist stärker als die Tat von Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu. Das weiß ich nicht, Allahu A'lam. Diese Frage werden wir auch überspringen, inshallah ta'ala. Glaubt es mir, es ist besser. Nächste Frage. Assalamu, okay, Assalamu, Salam alaikum. Assalamu alaikum oder Salamun alaikum. Khairan, inshallah ta'ala. Muss man ein Madhhab folgen? Muss man ein Madhhab folgen? Ein Madhhab folgen? Mazahib al-Arba. Wir kennen مذاهب الأربعة دي فيها مذهب كانوا فيها مذهب الأح مثلا مذهب فولم ده دي فراجة مذهب الحنفي مذهب المالكي مذهب الشافعي والمذهب الحنبلي دي زي مذهب دي كانن ديزن كومبليت فون دن فيها إماما رحمهم الله تعالى دي زي مذاهب زين aufgeschrieben worden und wurden uns überbracht. Außer diesen vier Mazahib gab es auch andere Mazahib, wie zum Beispiel Mazahib von Hassan al-Basri oder Mazahib von Sufyan al-Sawri oder Mazahib von Abdullah al-Mubarak und so weiter und so weiter. Diese Mazahib wurden nicht komplett zu uns überliefert, sondern nur einige Aussagen und einige Teile. Es gibt auch den Mazahib al-Zahiri, der damals in Spanien war, die Muslime von Andalus, Mazhab al-Zahiri. Al-Muhim, die Frage, muss man ein Mazhab befolgen? Meine Brüder, ehrlich gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala verpflichtet uns nicht, dass wir Menschen folgen. Allah subhanahu wa ta'ala verpflichtet uns, dass wir Koran und Sunna folgen, dass wir Koran und Sunna lernen. Aber dass jemand kommt und sagt, ein Mazhab darf man nicht befolgen, das ist falsch. Dass jemand sagt, man darf nicht Mazhab Hanbali folgen oder Mazhab al-Hanafi oder Mazhab al-Maliki, das darf man nicht, das ist falsch, meine lieben Brüder. Die islamischen Imame, rahimahumullah ta'ala, haben diesen Fiqh, also wenn wir sagen Mazhab, dann meinen wir damit Fiqh. Wir meinen nicht damit Aqidah, es gibt keinen Mazhab in Aqidah. Es gibt nur Ahli Sunnah wal Jama'ah in Aqidah. Es gibt keinen Mazhab in Aqidah. Aqidah ist eine Aqidah. Aber im Fiqh, Mazahib al-Arba, die vier Mazahib. Jemand, die Imame, Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen Tawfiq gegeben. Die meisten Menschen kennen nicht, dass sie in Koran und Sunnah, er liest Koran und versteht ihn, oder er liest Hadith und er versteht ihn. Juhal, die das versucht haben, sind in Jire gegangen. Der hat Koran auf seine eigene Art und Weise interpretiert. Er hat die Hadithe so wie er möchte interpretiert und sie. Und die Imame wussten, dass die meisten Menschen keine Ulema sein werden, sondern sie werden Menschen sein. So haben sie ihnen erleichtert, dass sie leichter die Religion Allahs lernen. Zuerst machst du Bismillah, dann wäschst du dir die Hände dreimal bis hier und dann machst du dies und dann machst du das. Alles ist so und er als kleines Kind erlernt das, wenn du betest, dann drehst du dich Richtung, erste Voraussetzung ist Islam, zweite Voraussetzung ist Tahara, dritte Voraussetzung ist Qibla, vierte Voraussetzung ist und so weiter und so weiter. Und die Menschen haben so Mazahib gelernt. Deswegen, derjenige, der kein Talibul Ilm ist, der kein islamischer Student ist, der Scharia studiert, oder derjenige, der Alim ist, oder, für ihn ist es erlaubt, dass er ein Mazhab lernt und dass er ein Mazhab befolgt. Das an dieser Sache zweifle ich nicht. Aber wenn es sich jemanden handelt, der schon sich mit Ilm auseinandergesetzt hat, der ein Student ist, der versteht, der wird natürlich ein Mazhab lernen. Aber sollte jemand zu ihm kommen und sagen, schau Habibi, diese Meinung bei Mazhab al-Hanbali oder Mazhab al-Shafi oder Mazhab al-Maliki oder Mazhab al-Hanafi, diese Meinung ist schwach, weil sie wurde mit... Was ist Beweis für diese Meinung? Beweis ist dieser Hadith. Aber dieser Hadith wurde von den Muhaddisin als daif erklärt. Deswegen die Meinung von diesem Mazhab ist stärker, zum Beispiel in dieser Frage. Dann wirst du als einer der Ilm kennt, der sich mit Ilm auseinandergesetzt hat, du wirst sagen, du hast recht, Barakallahu fikum. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber dass jemand ein Mazhab befolgt, ist erlaubt, ist auch gut, ist auch erwünschenswert, dass er ein Mazhab lernt und darauf aufbaut, weiterlernt. Dann sagt er, diese Sachen habe ich gelernt von Mazhab so und so, aber es hat sich später herausgestellt, dass ihre Beweise schwach waren. Deswegen werde ich die Maliki folgen in dieser Sache oder ich werde die Hanafi folgen in dieser Sache und so weiter und so weiter. Deswegen habe ich, wann war das? Gestern. Gestern bin ich ein bisschen böse geworden und habe gesagt, die Brüder müssen endlich lernen. Ohne Lernen, ohne Lesen, ohne Vorträge, ohne dass man Interesse zeigt. Brüder, wir sind verloren. Ohne Lernen läuft gar nichts. Diese Religion, dieser Dien ist auf Ilm aufgebaut. Und Kufr und Schirk. Auf was ist es aufgebaut? Auf Jahl. Auf Jahl. Wenn ein Kafir wüsste, was ihn in Jahannam erwartet, Wallahi, er würde lernen und er würde das, was er gelernt hat, in Tat umsetzen. Aber er weiß es nicht. La hawla wa la quwwata illa billah. So viel zu Mazhab, inshallah ta'ala. Wenn jemand von den Muslimen Mazhab befolgt, aber in Aqidah Ahl-Sunnah ist, inshallah ta'ala, Ganz besonders auch wenn er sich um eine Person halt, die älter ist. Er ist ein alter Mann, er hat so gelernt, sein ganzes Leben hat er so gebetet, er hat so gelernt, Hass, Mashallah, Tabarakallah. Ja? Aber was es Akida angeht, da darf es kein Hin und Her geben. Aywa? Tfaddal. Darf man Taklid machen, obwohl man weiß, dass zum Beispiel dieser Beweis stärker ist und man sagt, trotzdem gehen noch Wie gesagt, das gilt das gleiche, was ich vorhin gesagt habe. Taqlid, das blinde Folgen. Okay? In Sachen von Tawhid ist es niemandem erlaubt. Jeder Mensch muss den Tawhid lernen. Jeder Mensch muss Tawhid lernen. Tawhid al-Rububiyya, al-Uluhiyya, al-Asma'i wa Sifat. La ilaha illallah, die richtige Bedeutung. Die Voraussetzungen für La ilaha illallah. Was sind die Voraussetzungen für La ilaha illallah? Wer will mir das sagen? Außer die, die mit mir gekommen sind, aus Wien. Wer macht das? Aywa. Du bist doch aus Österreich. Du. Geht nicht, wir waren andere. Er war früher bei uns. العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والانقياد والقبول. Das sind die sieben Voraussetzungen, dass dann La ilaha illallah angenommen wird. Wenn du sagst La ilaha illallah, aber es hat kein Ilm und kein Ikhlas und kein Siddiq und keine Mahabba und kein Inqiyad und nichts. Dieses La ilaha illallah ist ungültig. Ja, deswegen muss das jeder von euch lernen. Und jeder von euch findet das kinderleicht im Internet, in den Büchern, die wir hier haben, die wir überall haben. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wir haben nicht einmal, wir haben hundertmal gesagt, die islamischen Gelehrten, die Gelehrten von Ahl Sunnah wal Jama'ah, die Imame, die Tabi'in, die Sahaba, die Tabi'in, die Imame, die vier Mezheb und die ihnen gefolgt sind, bis Yawmul Qiyamah. Ja? Alle sind sich einig, dass derjenige, der La ilaha illallah sagt, er aber nicht versteht, was er sagt und er macht nicht, was La ilaha illallah von ihm verlangt, dass diese Person kein Muslim ist. La ilaha illallah sagen, aber nicht verstehen, was man sagt, ist ungültig. Aber wenn du sagst, La ilaha illallah bedeutet, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit, außer Allah subhanahu wa ta'ala. La ma'abude bihaqin illallah. Ha. Und du hast es wie gesagt, das ist die erste Voraussetzung. Du weißt, was La ilaha illallah bedeutet. Es gibt keine Gottheit, außer Allah. Ich darf niemanden anbeten, außer Allah. Erste Sache, du weißt, was es bedeutet. Zweite Sache, du hast das mit Siddiq gesagt. Sadikan, nicht Kazi, wenn du hast gelogen. Du hast es ehrlich gesagt. Ja? Mit Siddiq und mit Ikhlas. Sauberkeit. Du hast das nicht vermischt. Du sagst es wegen deinem Freund oder wegen deiner Frau, weil deine Frau ist Muslim und du, damit sie dich nicht verlässt, sagst, okay, ich werde Muslim, bitte verlass mich nicht. Und sag, la ilaha illallah. Ja, Allah muss sein. Ja, ehrlich für Allah. Nächste Sache, Mahabba. Du liebst la ilaha illallah. Du liebst sie mehr als alles andere. Inqiyad. Du folgst dieser la ilaha illallah. Al-Qabul. Du akzeptierst alles, was la ilaha illallah von dir will. Wenn du so La ilaha illallah sagst, dann bist du inshallah ein Muslim. Für dich wird es kein Problem sein, fünfmal am Tag zu beten. Es wird kein Problem für dich sein, den ganzen Ramadan zu fasten. Auch wenn 40, 50, 100 Grad draußen ist, du wirst Ramadan fasten. Der Chef sagt dir, Wallahi, wenn du nicht zu Ramadan, wenn du nicht in die Arbeit kommst, ich werde dich kündigen. Ja, Ramadan, Allah ist mir wichtiger als der Chef oder Arbeit oder sonst irgendwas. Ja? Wenn du La ilaha illallah verstehst, wirst du inshallah ta'ala. Wenn es sein soll, 1 Euro, du wirst immer sammeln, dass du eines Tages genug hast und du sagst, ich gehe Hajj, Allahu Akbar, ich gehe Baytullah al-Haram besuchen. Ja. Es gibt so viele Muslime, Wallahi, die haben so viel Geld. Allah, inshallah, inshallah, inshallah, und dann stirbt er. Und sein Geld, Allah wird ihn fragen, du hast Geld gehabt, du bist nicht Hajj gegangen. Oder arme, bedürftige Muslime, der La ilaha illallah versteht. Er weiß, dass La ilaha illallah uns verbindet. Die Muslime in der ganzen Welt sind deine Brüder. Weißt du, was Brüder bedeutet? Weißt du, was Bruder ist? Ja? Ein Bruder im Islam ist wichtiger für dich als ein Bruder, den deine Mutter geboren hat, wenn er Islam nicht praktiziert. Verstehst du das? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innamal mu'minuna ikhwa, die Gläubigen, die Mu'minin sind Brüder, er ist ein Bruder. Dein Bruder, du streitest mit ihm. Was wird sein mit deinem Bruder? Du wirst dich wieder versöhnen. Das ist alles. Wir vergessen das alles. Dein Bruder braucht Hilfe. Du hilfst deinem Bruder. Deinem Bruder tut etwas weh. Dir tut es auch weh. Du guckst im Fernsehen, Assad Assad, dieser Muschrik, dieser Kafir, bewirft Granaten, er tötet unsere Brüder in Syrien. Das tut dir weh. Was ist diese Frau dort? Bist deine Mutter besser als diese Mutter? Ist deine Tochter besser als diese Tochter? Ist deine Frau besser als diese Frau? Ist deine Schwester besser als diese Schwester, die dort gerade getötet wird? Sind deine Kinder mehr wert als die syrischen Kinder, die getötet werden von diesen Muslim Kafir Tagut? Nein, sondern es tut dir leid, du sagst, ja Rabbi, ja Rabbi, jeden Tag machst du Dua, oh Allah, hilf meinen Brüdern, oh Allah, beschütze meine Brüder in Syrien, oh Allah, räche dich an die Tawagid, räche dich an diesen Muslim, räche dich an diesen Salim, schicke auf ihn deine Soldaten, minas sama, la hawla wa la quwwata illa billah. Das ist die Liebe im Islam. Versteht ihr, Barakallahu fikum? Deswegen, wie gesagt, ehrlich gesagt, ich habe deine Frage total vergessen. Allah Amstan. Weiter schicken schon. Ah ja. Und welches Fleisch ist erlaubt zum Essen? Obwohl er sagt, es ist halal, aber ich weiß es nicht, ob er betet. Wie es hier bei euch ist, weiß ich nicht. Ich kann über euer Land nicht eine Fetwa, ich kann sowieso keine Fetwa geben. Ich kann euch nur überliefern das, was ich von den Ulema weiß. Ha? Aber ich bin nicht kompetent, irgendwelche Fetwa zu geben. Ich kann euch sagen, Ayo? Ich weiß, gute Flasche. Zum Beispiel, Khairen. Bei uns zum Beispiel, von wo ich komme, ist gesetzlich verboten. Das Gesetz verbietet, dass man ein Tier schlachtet, bevor man es erlegt mit einer Pistole oder irgendwas. Es muss erlegt werden. Halas, es ist kaputt, tot. Erst dann kommst du und schlachtet es. Dieses Fleisch ist haram. Ha? Egal, ob ein Muslim es schlachtet oder irgendwer anderer. Halas. Deswegen, wenn jemand kommt und sagt, wir leben in einem Land von Ahlul Kitab, ja, ich rede von unserem Land, das ist ein Land von Ahlul Kitab, Österreich ist ein Land von Ahlul Kitab. Ja. Wenn jemand kommt und sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat Fleisch von Ahlul Kitab halal erklärt, und das stimmt, das Fleisch, was Ahlul Kitab, Juden und Christen schlachten, ist für uns halal. Aber wir wissen, dass sie gesetzlich verboten haben, dass man schlachtet. Und wer ist stärker in Österreich? Die Christen oder die Kirche oder das Gesetz ist stärker, die Kirche spielt überhaupt keine Rolle. Deswegen, diese haben wir abgehakt. Also, das Fleisch von Ahlul Kitab, dort ist haram für uns. Weil es ist die Schlachten, die töten es. Zweite Sache. Die sogenannten Muslime in meiner Stadt, in der ich lebe dort. Ja, ich kenne die Moscheen. Ich kenne die Geschäfte. Ich kenne die Leute. Ich kenne die... Ein Tajir ist ein Tajir, meine lieben Brüder. Ein Händler ist ein Händler. Ja, wir wissen, was ein Händler ist. Und wir wissen, was Händler in unserer Zeit sind. Ein Händler wird verdienen. Er möchte verdienen. Ihm ist der Verdienst wichtig. Und er wird sagen, oh, mashallah, Allah, halal, Bruder, halal. Halal. Hauptsache, er verkauft dir. Viele Leute wissen überhaupt nicht, was halal ist. Wisst ihr, was die Leute bei uns verstehen unter halal? Halal, ich habe es nicht gestohlen, ich habe es gekauft. Das bedeutet bei uns halal. Aber halal ist das nicht. Halalfleisch ist welches? Wenn ein Mann, der betet, ein Mann, der Muslim ist, ein Betender, ha? Er ist kein Muschrik oder begeht Kufriat oder Schirkiat oder er ist nicht dafür bekannt. Er ist bekannt, dass er ein betender Muslim ist. Ha? Er ist ein Muslim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wenn so ein Mann ein Tier schlachtet, dieses Fleisch ist für dich halal. Ha? Und bei so einer Person kannst du inshallah ta'ala Fleisch kaufen. Aber wenn du weißt, dass jemand nicht betet, er betet nicht, er ist, ha? Wirst du das Fleisch bei ihm nicht kaufen. Ja? Wenn du sagst, Bruder, es gibt keine einzige Fleischerei bei uns hier in dieser Stadt, alle Fleischer, alle Fleischhauer oder Metzger, niemand von ihnen betet, die Fleisch verkaufen, niemand betet von ihnen. Habibi, da musst du auf vegetarisch umsetzen. Willst du eine Fetwa, dass ich sage, das Fleisch ist zwar haram, aber ist? Das werde ich niemals sagen und du wirst es auch niemals machen, weil du bist ein Muslim. Ja? Deswegen, inshallah, das ist keine große problematische Sache. Es gibt Muslime, ich habe auch erfahren, dass hier Brüder selber schlachten gehen. Die gehen und schlachten selber. Bei uns dort schlachten sie selber. Das ist kein Geheimnis. Ja? Du kommst und sagst, Bruder, ich will 10 Kilo, 20 Kilo, 30 Kilo, er geht dorthin, bringt Bismillah, Masalama. Fleisch, Qualität Nummer 1, keine Zweifel von wo es ist. Und es ist natürlich auch billiger. Ich hoffe, es ist billiger. als in dem Geschäft. Okay, ihr dürft das löschen. Alles, inshallah, das ist. Gab es noch eine Frage? Nein, das war's. Das war's. Wie viel haben wir geredet, Barakallahu fikum? Ich glaube, ihr seid müde. Bitte, seid müde. Ajo? Haben wir noch eine Frage? Tafadda. Also, es geht wieder um Schirk. Also, dort im Libyen gibt es ja immer noch also, alte Griechen, weißt du, die Statue. Oder also muss man die auch kaputt machen? Ja? Inshallah, die wird man kaputt machen, inshallah. Also muss man sagen, die wird man kaputt machen. Ich frage nicht, ob man also wird oder nicht. Also muss man es kaputt, also das auch kaputt machen. Ihr habt es letztens wahrscheinlich gehört in Ägypten, einige Ulema, die haben sofort gesagt, diese Salafisten, diese Terroristen, diese einige Ulema in Ägypten haben vorgeschlagen, dass man die Pyramiden entfernt. Wir haben mit den Pyramiden nichts zu tun. Pyramiden sind von Pharao. Allah hat ihn zerstört, erniedrigt, verflucht. Und heute ist Pharao und seine Armee in Jahannam. Heute, jetzt, gerade, werden sie verbrannt. Ha? An was erinnert uns Pyramiden? Was haben wir mit Pyramiden zu tun? Wir sagen uns los von Pyramiden. Pyramiden sind nicht unsere Geschichte. Pharaonen sind nicht unsere Vorväter. Unsere Urväter sind Rasulullah und die Sahaba. Das sind unsere Vorväter, auf die berufen wir uns. Das ist unsere Tradition und nicht die alten Ägypter oder Kopten oder Pharaonen. Amr ibn al-As, radiallahu anhu, der Sahabi Jalil, der Ägypten erobert hat, er hat begonnen, die Pyramiden zu zerstören. Aber Allah tabaraka wa ta'ala wollte es, dass er starb, bevor er mit seiner Arbeit fertig wurde, so dass, dass diese Mes'ala, die Pyramiden sind noch ziemlich gewaltig, sind riesig. Ja? Und dass man jetzt seine Kräfte in diesem Blödsinn jetzt, wie sagt man das, verbraucht. Ja? Ägypten, wir haben da noch ganz Afrika, Westafrika, Al-Maghrib. Dann haben wir Spanien, Portugal, halb Frankreich. Bis hier waren sie. Wir sollen jetzt Pyramiden zerstören, wir sind ja keine Baustellarbeiter. Wir sind Sahaba, Ridwanullahi alayhim. Wir haben keine Zeit jetzt Pyramiden zu zerstören. Wir gehen nach vorne, um den Tauhid weiterzubringen. Die kamen bis hier. Allahu Akbar, halb Frankreich, bis hier sind sie gekommen. Die Sahara, die Muslime, Tariq im Ziyad. Tariq im Ziyad ist von Marokko, von Maghrib, neben Jebel al-Tariq, also dieses Gibraltar, kennt jeder von euch. Ja? Er ist dort mit seinen Kriegsschiffen zu Spanien gekommen. Als die Soldaten, als die Mujahedin auf dem Ufer waren, hat er alle Schiffe versenkt und hat den Leuten gesagt, oh, ihr Muslime, vor euch al-Aduwu amamakum. وَالْبَحْرُ خَلْفَكُمْ. Der Feind ist vor euch und das Meer ist hinter euch. Sucht euch aus, in welche Richtung ihr geht. Ja? Allahu Akbar. Die Idee war welche? Dass sie Istanbul, Konstantinopel war Zentrum von Christentum, dass sie Istanbul einnehmen über Europa. Also Schweiz, Österreich, Italien, dann unter die Balkanstaaten, dass sie Istanbul erobern. Das war der Ziel. Aber Allah wollte anders, dass sie Istanbul von da anderen Seite erobern, Allah Yedi, Mehmet oder Mohammed al-Fatih. Barakallahu fikum. Wo sind wir stehen geblieben? Inshallah, das wird letztendlich wird das Ulema entscheiden. Okay? Weil diese von den alten Griechen, er meint dort in Libyen, gibt es solche Grabstätten und Worten von den alten Griechen, die dort einmal waren. Okay? Solche Grabstätten oder irgendwelche Schirkplätze. Ja? Letztendlich wird das der Emir oder der Imam, der Muslime entscheiden. Er wird sagen, Leute, das ist Allahs entfernen. Oder wir sagen, wir machen das später, wir haben jetzt keine Zeit, weil Libyen ist jetzt, wir müssen Infrastruktur organisieren, Masajid, Moscheen, islamische Schulen, Universitäten. Ja? Wir haben jetzt andere Probleme. Die islamische Umma hat große Probleme, ehrlich gesagt. Ja? Dass sie sich mit solchen Sachen befassen. Es ist wichtiger, dass sie die Adriha, dass sie die Gräber der Muschikin, dass sie die zerstören. Weil die von den Griechen, die, denke ich, besucht werden. Allah haula wa quwwata illa billah. Wallahi, Habibi, ich bin müde. Okay, ganz kurz noch. Du wolltest uns vorhin was erklären. Soll ich mich nochmal daran erinnern? Das habe ich schon erklärt. Hast du schon? Das habe ich erklärt. Das habe ich erklärt. Barakallahu fikum. Halbe Stunde schon. Die Frage war wegen Jibril a.s. Ob Jibril, also Jibril al-Amin, der Engel, Erzengel Gabriel, ob er auch mit den Muslimen zusammen kämpft. im Dschihad oder nicht? Das ist die Frage. Ihr wisst, dass der Prophet, als die Ahzab, die Muschikin, als sie sich versammelt haben, Ghazwatul Khandaq, sie haben Medina umzingelt. Alles? Auf der anderen Seite von Medina waren ein Stamm namens Benu Qurayza. Ja, der Prophet hat mit ihnen einen Friedensvertrag gemacht, dass wenn ein Feind kommt, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Wir lassen euch nicht in den Stich und ihr lässt uns nicht in den Stich. Aber als die Muschikin gekommen sind aus Mekka und andere arabische, beduinische Stämme, die Benu Qurayza, haben den Propheten im Stich gelassen. Al-Muhim, letztendlich sind die Muschikin zurück nach Mekka zurückgekehrt. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie mit einem starken Wind vertrieben. Sie haben aufgegeben und sind weggegangen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba sind zurück nach Medina gegangen. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Jibril getroffen, den höchstpersönlich sagst: Ja, Mohammed, habt ihr denn wirklich eure Waffen abgelegt? Und ich und die Malaika, wir halten noch immer unsere Waffen. Allah befiehlt dir, dass du auf Benu Qurayza, dass du sie belagerst. Dann ist der Prophet zu Benu Qurayza gegangen und hat sie erledigt. Keiner von den Männern hat sie überlebt. Nur die Frauen und Kinder, die dann später verkauft worden sind als Sklaven. Barakallahu fiik. Yalla, bismillah, Allahu akbar. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. لنا الله يا تهمة الكافرين لنا الله يا تهمة الكافرين لنا الله يا عصبة الظالمين لنا الله مهما تمادى العداء لنا الله نور الهدى واليقين لنا الله نور الهدى واليقين لنا الله نمشي على نهجنا لنا الله نمضي إلى نصرنا لنا الله نمشي على نهجنا لنا الله نمضي إلى نصرنا لنا الله في حقنا المفتدى لنا الله طرنا إلى مجدنا لنا الله في حقنا المفتدى لنا الله طرنا إلى مجدنا لنا الله يا تهمة الكافرين